أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Also Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, nicht vergessen. Und wir waren das letzte Mal bei Hadith 335. 335. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري، ولفظه صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. عبد الله بن مغفل المزني هو أبو سعيد عبد الله بن مغفل، كان من أصحاب الشجرة، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس، ومات سنة 60، وقيل سنة قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب أو قبل صلاة المغرب لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها. وهذا الحديث دليل على أنه تندب الصلاة قبل صلاة المغرب، لأنه قال صلوا قبل صلاة المغرب، لا أن تصلي قبل دخول وقت المغرب، لأنه قبل دخول المغرب الصلاة منهية عنها. ومن حديث عبد الله كذلك عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ولعله بارك الله فيكم، طبعا الركعتان قبل صلاة المغرب قد تكون قبل بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، فإذا صلى الإنسان بين الأذان والإقامة فلا بأس بذلك. ولمسلم عن أنس: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس. هذا الحديث 336. ولمسلم عن أنس: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، يعني ما أمر ولا نهى، إذا شئت صلي وإذا شئت فلا تصلي. إذن فتثبت هاتان الركعتان بأقسام السنة الثلاثة، أقسام السنة الثلاثة. السنة أقسامها ثلاثة، اللي هي السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل صلاة المغرب ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يصلون قبل صلاة المغرب فلم يأمر ولا ينهى، سكت. والسكوت تقرير على الفعل الذي فعلوه. فكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على السنن، واختلف أهل العلم يعني بكم ركعة هي السنن النوافل في اليوم والليلة، فقيل هي 40، أنه كان يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة، 17 الفرائض، واثنتي عشرة التي روت أم حبيبة، وإحدى عشر صلاة الليل، فكانت 40 ركعة. وقال غيره 37، وقال غيره 37 وثلاث ركعات الوتر. وكذلك يبلغ عدد الركعات غير الوتر 22، 22 ركعة. فدون الوتر والفرائض قد يصل العدد إلى 24 ركعة بلا الوتر بلا الفرائض كما ذكر. أقول لهم بارك الله فيكم، إذن إحدى السنن التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها دائما. انتبهوا يا أخي، هناك صلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها دائما، اللي هي الرواتب، وخاصة اللي هي ركعتين قبل الفجر والوتر، هذه كان يصليها في السفر يرحم. وهناك صلوات نوافل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، لا يحافظ عليها. ومنها ما لم يثبت أنه هو صلاها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاتها. ومنها ما صلاها هو صلى الله عليه وسلم أو أقر الصحابة على صلاتها. فالركعتين قبل المغرب إما أن تكون هاتين الركعتين صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وإما أن تكون خاصة. وكان عمر يقول كنا نؤمر أن نصلي ركعتين قبل المغرب. طبعا بعض الناس اليوم يقول لك أبدا ما يجوز الصلاة، وهذا خطأ، لأن السنة بأقسامها الثلاثة تثبت غير ذلك، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. حديث نما دغاي هندت فون دغاي سك، وحديث نما دغاي هندت زكس دغاي سك زمن دس أربعينش فنش من زكس دغاي سك أنفعنا. عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه اتصلت في بقفيت محمد صلى الله عليه وسلم، تستيقظ بقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت صلوا قبل المغرب، بيتت فو مغرب، بيتت فو مغرب، ودن زاكت بين دريتن وقت wer will betet vor Maghrib, betet vor Maghrib, wer will. Das ist damit die Leute das nicht als Methode immer nehmen. Das bedeutet, der Prophet hat es nicht gewünscht, das bedeutet, hat sich nicht gewünscht, dass die Leute das immer tun. Dass die denken, das sollst du immer tun. Wenn du das nicht machst, dann hast du sozusagen wie eine Sünde begangen. Das Hadith bei Al-Bukhari und bei Ibn Hibban, dass der Prophet Muhammad zwei Raka'a vor Al-Maghrib gebetet hat. Bei Al-Bukhari steht, betet vor dem Maghrib-Gebet zwei Raka'a. Betet vor dem Maghrib-Gebet zwei Raka'a. Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani, Entschuldigung, der ist einer von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der war in Medina und dann war er in Al-Basra in Irak, und der war einer von 10 Leuten, die Umar radhiyallahu anhu geschickt hat nach Al-Basra, damit sie die Leute den Islam beibringen. Abdullah Mughaffal starb im Jahre 60 oder 59 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er erzählt uns, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Der Prophet sagte, betet vor dem Maghrib-Gebet. Betet zwei Raka'a. Wenn man will, wenn man will. Das heißt, das ist keine Pflicht. Und das ist keine Sunna, das ist kein Gebet, was man immer macht. Sondern man kann manchmal tun und manchmal auch lassen. Und hier sagt der Prophet Muhammad selber, er soll das tun. Ibn Hibban erzählt, dass der Prophet Muhammad bei Ibn Hibban auch in der gleichen Überlieferung, dass Abdullah Mughaffal gesagt hat, dass der Prophet Muhammad auch das selber gebetet hat, zwei Raka'a vor Maghrib. Das bedeutet, wenn Adhan Maghrib, wenn die Zeit von Maghrib eingetroffen ist, wenn die Sonne untergegangen ist, dann danach betet man zwei Raka'a. Es kann sein auch, dass diese zwei Raka'a die zwei Raka'a sind zwischen Adhan und Iqama, zwischen Gebetsruf und Ruf für Anfang des Gebetes. Das ist auch in Ordnung. Hadith Nummer 336 bei Muslim von Anas überliefert. Er sagte, wir haben zur Zeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwei Raka'a gebetet nach dem Sonnenuntergang. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesehen und er hat uns weder befohlen noch verboten. Also der hat uns gar nicht gesagt. Weder betet oder noch nicht beten. Und Barakallahu fikum, das ist auch klar dann. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal gesagt, einmal gemacht und einmal die Sahaba gesehen und er hat nicht gesagt, und das ist die Entscheidung. Das sind die drei Arten von Sunna. Es gibt drei Arten von Sunna. Einmal, das ist die Taten, das sind die Taten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet hat hier zwei Raka gebetet. Einmal die Wörter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hier der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, betet. Und einmal, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas von Sahaba sieht und der sagt dazu nicht. Das heißt Takrir. Das heißt, der Prophet bestätigt das entweder durch, dass es richtig ist, was ihr macht, oder dadurch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht sagt. Und die drei Arten sind hier in diesem in dieser Handlung. Das wird, man betet zwei Raka vor Al-Maghrib. Es gibt manche Leute, die sagen, du darfst sowas nicht tun. Das stimmt nicht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat und die Sahaba haben das getan. Es gibt eine Überlieferung bei Abu Dawud von Umar radhiyallahu anhu, sagte, man hat uns befohlen, dass wir vor Al-Maghrib zwei Raka beten. Befohlen. Das. Und deshalb, barakallahu fikum, man sollte das tun. Und hier erkläre ich etwas, was wichtig ist. Was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von zusätzlichen Gebeten gebetet hat, sind verschiedene Arten. Es gibt eine Art, die sind As-Sunan al-Mu'akkada. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das immer gebetet. Auf der Reise und nicht auf der Reise. Zum Beispiel zwei Rak'a vor Frühgebet und Al-Wutr-Gebet. Dann, es gibt Gebete, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer gebetet hat, wie zum Beispiel Ar-Rawatib. Das sind diese zusätzlichen Gebete, freiwilligen Gebete, die mit den Gebeten, Pflichtgebeten verbunden sind. Und es gibt andere Gebete vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat das nicht immer gebetet. Manchmal ja, manchmal nicht. Und es gibt Art von Gebeten, der Prophet hat das gesagt, betet, er hat selber, ja, wir wissen selber nicht, ob er das selber gebetet hat. Und es gibt andere Art von Gebeten, der Prophet hat das selber gebetet und er hat uns gebetet. Auf jeden Fall allgemein, barakallahu fikum, man konnte zählen, ungefähr 40 Rak'a, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Tag und in der Nacht gebetet hat. 17 Rak'a sind die Pflichtgebete und die 23 Rak'a, die geblieben sind, die sind die zusätzlichen Gebete. 11 Rak'a in der Nacht und 12 Rak'a am Tag und in der Nacht, die Rawatib, das sind 23 und dort 17, die sind 40. Andere Gelehrten haben gesagt, die sind 17 für Al-Fara'ad, Al-Wutr von 1 bis 11 und dann 24 Raka'a, die man auch zusätzlich beten kann. Das wird 2 vor Frühgebet. Dann könnte man Salat al-Duha von 1 bis 8 nehmen. 2 Raka'a Shuruq, das sind selber dann 10. Und dort 2, die sind wie viel? Das sind 12. Dann 4 vor Duhr, 4 nach Duhr, das sind jetzt 20. Dann 4 vor Asr, 24. Dann 2 nach Maghrib, 26. 2 nach Isha, 28. Und dann Witr bis 11 Raka'a, das bedeutet wie viel? 39 Raka'a. Zusätzlich kann man beten. Es gibt auch andere Gebete, was man beten kann, zum Beispiel zwischen Adan und Iqama, 2 Raka'a. Wenn man Wudu gemacht hat, da kann man immer nach Wudu beten. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte, der Muslim sollte eigentlich versuchen, viel freiwillig Gebet zu beten, aber aufpassen, freiwillig Gebet zu beten, aber barakallahu fikum, da sollte man nicht sozusagen vom Kopf tun, sondern barakallahu fikum, man sollte die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei praktizieren. Wallahu ta'ala ala ala. Al-Hadith al-37 ba'da al-300 wa an Aisha qalat kana al-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu al-rak'atayn al-latayn qabla salati al-subhi hatta inni aqul aqara'a bi ummi al-kitab. Muttafaqun alayh, ay rawahu al-Bukhari wa Muslim. نافلة الفجر، نافلة الفجر كان يخففها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن عائشة تقول أقرأ بأم الكتاب ولا لا، قرأ الفاتحة ولا لا، وإلى تخفيفهما ذهب الجمهور. أما الأحناف فقالوا أنه يطيل في تلك الركعتين، وأوردوا في ذلك حديثا مرسلا أي ضعيفا، فيه راو لم يسم، ولكن الصحيح الحديث الصحيح الذي عند البخاري ومسلم أسلم. لذلك بارك الله فيكم، انتبه عندما يصلي الإنسان صلاة الفجر فيخفف، ليس التخفيف بمعنى أنه ينقر نقر، وإنما التخفيف بمعنى أنه لا يطيل كثيرا، أما يعملها والله هي صلاة طويلة يعني طول فيها ربع ساعة ولا نصف ساعة. قالت عائشة ما كنت يعني كنت تقول عائشة حتى أني أقول أقرأ بأم الكتاب، يعني قرأ الفاتحة لاحق بهذه السرعة يصلي. وسبحان الله اليوم في زماننا نجد أن الأحناف الذين يقولون أصلا بتطويلها يخففون، والجمهور الذين يقولون بتخفيفها يطيلون، فسبحان الله. فالحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طيب الله مصحف طيب مصحف. أقول لك مصحف عربي عربي تحت يمك هذا. شكرا. الحديث 38 بعد 300، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الإمام مسلم. قبل ما أتكلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، بارك الله فيكم، هنا انتبهوا لمسألة مهمة، ألا وهي أن يعني أن أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستعد لصلاة الصبح باعتبار أنه كان نائم ويستيقظ الإنسان من نومه فلا يطيل مباشرة، فيفتتح الصلاة بشيء خفيف، وثم في صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك قالوا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف الصلاة صلوات الله وسلامه. وفي رواية لمسلم كذلك عن أبي هريرة أنه قرأ الآيتين في ركعتي الفجر، قرأ الآية 136 من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي كان يقرأ هذه الآية وعوضا عن قل يا أيها الكافرون، وكان يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الركعة الثانية، في الركعة الثانية بدل في الركعة بدل قل هو الله أحد. إذن لا بأس أن يصلي الإنسان بارك الله فيكم بآيات أخريات غير الآيات التي غير الآيات التي يعني غير سورة قل يا أيها الكافرون وسورة الكافرون وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، فيصلي بشيء آخر لا بأس بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الآيتين كذلك في صلاته. بارك الله فيكم. حديثنا مع دغاي هندت أختون دغايسك أو ده انشولينج دغاي هندت زيبن دغايسك اسمه. عائشة رضوان الله عليها berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die zwei Rak'a vor dem Frühgebet, vor dem Morgengebet nicht lang gemacht hat. Das bedeutet, er hat das leicht gebetet. Er hat das leicht gebetet, nicht lang gebetet. Bis Aisha sagte, ich habe dann mich gefragt, ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Mutter des Buches, das wird Surat al-Fatiha, gelesen hat oder nicht. Ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Surat al-Fatiha gelesen hat oder nicht. Das heißt, die Gelehrten haben hier etwas gesagt, barakallahu fikum, und zwar, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diese zwei Raka'a so leicht gemacht und nicht lang? Die haben gesagt, ja, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam normalerweise vom Schlaf aufgestanden war und er wollte uns beibringen, wenn man vom Schlaf aufsteht, dass man erstmal anfängt mit zwei Raka'a, die nicht lang sind, aber dann im Frühgebet kann man lang machen. Deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht lang gemacht. Und hier haben die Gelehrten zwei Ansichten. Die Ansicht von Al-Ahnaf ist, dass man diese zwei Raka'a lang betet. Lang, da nimmt man sich die Zeit. Die Ansicht von den anderen Gelehrten ist, dass man nicht lang macht, sondern leicht und sozusagen kürzer als normal. Die zwei Raka. Und subhanallah, barakallahu fikum, heutzutage ist die Sache total anders geworden. Total. Die Ahnaf, die machen kurz und leicht und die anderen machen lang. Obwohl bei den Gelehrten das ist sozusagen umgekehrt in diesem Zusammenhang. Aber barakallahu fikum, Hadith ist bei Bukhari Muslim. Der Prophet hat nicht so lange gemacht, diese zwei Raka'a vor dem Frühgebet. Hadith Nummer 338, Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat in der ersten Raka'a von dieser Sunnat al-Fajr, Raka'atay al-Fajr, das wird von diesem, die erste Raka'a, Qul ya ayyuhal kafirun, gelesen, nach Al-Fatiha natürlich. Und die zweite Raka'a, Qul huwallahu ahad, das ist bei Muslim. Das ist barakallahu fikum, natürlich, weil wir haben die Sahaba gewusst, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gelesen hat, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein bisschen lauter gemacht hat, damit sie hören. Und er hat einmal jemanden gehört, der hat Qul ya ayyuhal kafirun und Qul huwallahu ahad gelesen in Surat in Salat al-Fajr, das wird die Sunna von al-Fajr, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Person hat gut gemacht. Und von hier, barakallahu fikum, kann man sagen, das gehört zur Sunna, dass man Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad liest. Oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal gelesen, nach Al-Fatiha in der ersten Raka'a, Qul amanna billahi wa ma unzilayna wa ma unzila ila, so weiter, barakallahu fikum, das ist die Ayah von Surat al-Baqarah 136. Und in der zweiten Raka'a hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Ayah von Surat Ali Imran, die Ayah 64. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Das wird in der ersten Raka'a anstatt قل يا أهل الكافرون nach الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Und bei der zweiten, بارك الله فيكم, الفاتحة und dann يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Das ist die سورة آل عمران, die سورة 3, der 64. Das heißt auch, es gibt hier einen schönen Beweis dafür, dass man im Gebet nur ein Rak'a beten, eine Aya beten kann. Ein Aya. Beter kann. Weil der Prophet Muhammad sagt, nur ein Eier gebetet hat. Nicht wie manche sagen, mindestens drei Eier. Es gibt dafür keinen Beweis. الحديث التاسع والثلاثين بعد الثلاثمائة وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن رواه البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى اضطجع صلوات الله وسلامه عليه على شقه الأيمن واختلف الناس واختلف العلماء في ذلك بين مفرط ومفرط ومتوسط يعني واحد قال لا قالوا واجبة قالوا بالوجوب وآخرون قالوا تكره وما تفعل وآخرون قالوا لا تفعل لمن فعلها راحة هذا الاضطجاع بارك الله فيكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن ولكن في بيته لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع في المسجد وهنا بارك الله فيكم يعني نجد العذر لمن قال بكراهتها لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها يعني عبد الله بن عمر رضوان الله عليه قال كفى بالتسليم يعني ما تفعل مثل هذا الأمر تسلم خلاص ليش لأنه ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها في المسجد إنما إن كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في البيت فيضطجع على شقه الأيمن أما أهل الظاهر فقالوا إذا ما صلىها أبطل صلاة إذا ما اضطجع على شقه الأيمن أبطل صلاة الفجر وأما المتوسطون فهم الإمام مالك وغيره فقالوا لا بأس لمن فعلها راحة وكرهوا لمن فعلها استنانا طبعا هنا من باب أنه يكون في المسجد أنه في المسجد ما تفعل وإنما تفعل في البيت لأن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة لكنه كان يدأب ليله فيضطجع ليستريح منه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل فيستريح بعد ذلك والله تعالى على أعلم على كل بارك الله فيكم الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر جائز والنبي صلى الله عليه وسلم فعله ويفعل ذلك ولكن في البيت وليس في المسجد والحديث الأربعون بعد الثلاثمائة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وهو صحيح تقدم الكلام عنه هذا فيه دليل أمر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله دائما وبذلك صرف الأمر عن الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ويداوم عليه لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه دائما ولكان يعني حدث الصحابة ذلك حتى يفعلوه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدأب عليه إلا في بيته والله تعالى على وعلا بارك الله فيكم حديث دغاي هندت نون دغايسك فان عائشة رضوان الله عليها زي زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فليكت ناخ ديم إيه دي سواي ركعة von الفجر also die Sunna von الفجر nachdem er die zwei Raka von الفجر gebetet hat pflegte er صلى الله عليه وسلم auf seine rechte Seite zu liegen صلى الله عليه وسلم er hat sich auf der rechten Seite gelegen صلى الله عليه وسلم das Hadith ist bei Al-Bukhari bezüglich dieses Hadith wir sollten das verstehen der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat gebetet zwei Rakat zu Hause. Das wird diese zusätzliche freiwillige Gebete vor dem Frühgebet, vor dem Pflichtgebet. Und dann ist der Prophet Muhammad s.a.w. rausgegangen und er hat Pflichtgebet gebetet. Bevor der Prophet Muhammad s.a.w. rausgegangen ist zum Pflichtgebet, er legte sich salatullahi s.a.w. auf der rechten Seite ein bisschen und dann ist er rausgegangen. Aisha rahimahullah alayha erzählt davon, dass der Prophet Muhammad s.a.w. das gemacht hat. Die Gelehrten diesbezüglich sind drei Gruppen. Eine Gruppe haben gesagt, das ist Pflicht, du musst das machen. Andere Gruppe hat gesagt, das ist unerwünscht, sowas zu tun. Du darfst sowas nicht tun. Die dritte Gruppe haben gesagt, doch, man kann das tun, wenn man sich ausruhen möchte nach dem Gebet und dann wartet man auf das Gebet. Und aber, dass man denkt, dass dies eine sozusagen Sunna wäre, in der Moschee zum Beispiel zu machen, das geht nicht. Und das ist vielleicht mal, glaube ich, die beste Aussage von den drei Aussagen. Erstmal, dass man sagt, das ist Pflicht, das kann man nicht belegen. Zweitens, dass man sagt, dass dies unerwünscht ist, da hat man eine Überlieferung von Ibn Umar genommen, dass Ibn Umar gesagt hat, man braucht nicht sowas zu machen. Aber Ibn Umar hat den Prophet Muhammad, den Propheten in der Moschee gesehen. Und der Prophet hat das nicht in der Moschee gemacht. Der Prophet hat das zu Hause getan, salawatullahi wa salamu alayhi. Aisha hat ihn gesehen. Deshalb die richtige Aussage ist, barakallahu fikum, man kann dieses Liegen zu Hause tun, nach dem Sunna-Gebet, aber nicht in der Moschee. Weil der Prophet sowas in der Moschee nicht getan hat. Dann kommen wir zu Hadith 340. Abu Huraira sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn jemand von euch zwei Rak'a von Al-Fajr gebetet hat, sollte sich auf seinen rechten Seite legen. Das wird, du sollst liegen auf deiner rechten Seite, wenn du dieses zwei Rak'a gebetet hast. Ach, das ist hier so eine Art Befehlform. Und das stimmt, das ist Befehlform. Aber wieso sagt man, das ist nicht Pflicht, weil der Prophet Muhammad s.a.w. das nicht immer getan hat. Hätte der Prophet Muhammad s.a.w. das getan, oder wäre das Pflicht, hätte der Prophet Muhammad s.a.w. den Sahaba damit befohlen und der hätte ihnen auch in der Moschee gemacht. Aber der Prophet s.a.w. hat das nicht getan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Und das ist, barakallahu fikum, sozusagen die Milderung in diesem Hadith von Pflichtform zu Beliebtform. Das heißt, barakallahu fikum, dieses Liegen nach dem zwei Rak'a ist es in Ordnung und ist es von Sunna von unserem Propheten Muhammad s.a.w., weil er das zu Hause getan hat, aber man tut das nicht in der Moschee. Wenn du zwei Rak'a gebetet hast, vor Fajr, du bist zu Hause, dann kannst du dich auf der rechten Seite ein bisschen legen. Wenn du müde bist, wenn du nicht willst, dann brauchst du auch das nicht. Und dann kommst du in die Moschee und du betest Frühgebet. Wallahu ta'ala ala wa'ala. الحديث الواحد والأربعين بعد الثلاثمائة وعن أبي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى وقال النسائي هذا خطأ ما هو الخطأ والنهار كلمة النهار قال هذا خطأ بارك الله فيكم هذا الحديث دليل على مشروعية نافلة الليل مثنى مثنى فيسلم بين كل ركعتين أو بعد فيسلم على كل ركعتين وإلى هذا ذهب جماهير العلماء وقال مالك لا تجوز الزيادة على اثنتين لأن مفهوم الحديث الحصر يعني حصر صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين وركعتين وأجاب الجمهور بأن الحديث وقع جوابا على صلاة الليل يعني كيف تكون صلاة الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى قال صلاة الليل مثنى مثنى ولكن بارك الله فيكم عارض هذا الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أوتر بخمس كما عند البخاري ومسلم من حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر خمسا، والفعل قرين على عدم إرادة الحصر، يعني مو محصور أثناء مثنى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو 11، يعني توتر بهذا كله، يا خمسة يا سبعة يا تسعة يا أكثر من ذلك. فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة، قال بعض أهل العلم قال لا ما يوتر بركعة، ولكن الوتر بركعة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة فهذا ثابت. أما الثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وكان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، رواه أحمد والبيهقي. كان يصلي ثلاثة ما يوتر ما يجلس إلا في الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه. وأما الوتر بواحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، يعني إذا أردت أن توتر بواحدة فافعل. فإذا صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى اثنين اثنين، هذا من للجواز، يعني يجوز أن تصلي اثنتين اثنتين ويجوز أن تصلي أكثر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاث، وثبت أنه صلى ستا وتسعا، وكله في قيام رمضان، يعني في قيام الليل. ولما ثبت ذلك فما نستطيع أن نقول فقط ركعتين ركعتين، لو صليت ركعتين ركعتين لا بأس. وتوتر إما بخمس أو بسبع أو بثلاث أو بواحدة كما تحب. وأما قوله صلاة النهار كذلك مثنى مثنى، قال النسائي هذا خطأ، واختلف أهل العلم في ذلك، قالوا كلمة النهار غير موجودة، كلمة النهار غير موجودة في الحديث. ولكن بارك الله فيكم بعض الأئمة قال هذه الزيادة صحيحة، قالوا هذه الزيادة صحيحة، فلذلك قالوا هذا ليس خطأ. طيب لو هكذا معناته يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز صلي اثنتين اثنتين ويجوز أن تصلي كذلك في النهار أربعا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بارك الله فيكم أربعا قبل الظهر، صلى أربعا قبل الظهر صلوات الله وسلامه عليه، كما في عند أبي داود أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، تفتح لهن أبواب السماء. فذلك يجوز، هذا ثابت، فذلك يجوز أن تصلي اثنتين اثنتين ويجوز أن تصلي كذلك أربعا أربعا. وقد أخرج البخاري ثمانية أحاديث في صلاة النهار ركعتين، يعني صلي ركعتين ركعتين، وثابت كذلك أن تصلي أربعا كما في سنة الظهر، أربع ركعات قبل أربع قبل الظهر ليس بينهن أو فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، يعني صلي أربعا مباشرة. فذلك بارك الله فيكم هنا مسألة مهمة، ألا وهي صلاة الوتر. انتبهوا يا أخوة، الوتر، صلاة الوتر، صلاة قيام الليل، صلاة التراويح، صلاة التهجد، الأصل كلها واحدة، وإنما الوتر سمي وترا لأنه يوتر لك الصلاة. يعني فأنت تصلي مثلا ست ركعات فتوتر بخمس فتصير 11. واختلف أهل العلم في صلاة الوتر كم تكون، منهم من قال واحدة، منهم من قال ثلاثة خمسة سبعة، كما تحب، الأصل كما تحب، ولكن أكثرها 11 ركعة، والله تعالى أعلى وأعلم. فذلك الذي يحب أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة، يوتر بثلاث يوتر. هذه مسألة الشفع والوتر، الشفع والوتر أصلا ما في هكذا، إنما الشفع هو الزوج والوتر هو العدد، يعني الذي يكون مفرد. فالإنسان يوتر كما يحب، وأن يعتاد على وتر خير له من أنه مثلا يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. فانتبهي هذا يا رعاك الله. حديث غاهندت آن فتصيح ابن عمر رضوان الله عليه زاكت دبقوفت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت دس كبيت اندنخ اسبارك سواي سواي بارك بارك. Und wenn jemand von euch Angst hat, dass die Dämmerung eintrifft, bevor er sozusagen gebetet hat, sollte eine Raka'a beten. Tut ihr lahu ma qad salla, das macht, was er gebetet hat, ungerade Zahl. Tut er, das wird ungerade Zahl, wie er das gemacht. Muttafaqun alayh. Das ist Bukhari Muslim. Und für die fünf, und Ibn Hibban hat das als sahih bezeichnet, das Gebet in der Nacht und das Gebet am Tag ist barisch. Und An-Nasa'i sagt, das ist falsch. Falsch bezüglich am Tag. Und hier, wir sprechen über freiwillige Gebete. Aufpassen, ne? Die ganze Zeit sprechen wir über freiwillige Gebete, nicht über Pflichtgebete. Wenn man in der Nacht beten will, dann kann man zwei Raka'a beten. Manche Gelehrten haben gesagt, du kannst nicht anders beten. Zwei, zwei, zwei, zwei. So. Du kannst nicht zum Beispiel vier machen oder sechs machen. Und das sagte Imam Malik und andere auch Gelehrten, weil die gesagt haben, das wurde hier beschränkt mit Barich, das bedeutet zwei. Aber es gibt doch andere Überlieferungen, die beweisen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr als zwei in der Nacht gebetet hat. Wie zum Beispiel, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Witr-Gebet fünf Raka'a gebetet. Und das ist bei Bukhari Muslim. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch in der Nacht vier, dann drei gebetet. Und es gibt auch andere sozusagen Art und Weisen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Man kann nicht sagen, unbedingt 2, 2, 2, sondern man kann sagen, 2 oder 4 oder mehr auch, aber wie der Prophet Muhammad s.a.w. gebetet hat. Und wenn jemand von euch, was bedeutet das hier, wenn jemand von euch Angst hat, dass der Fajr, dass die Dämmerung eintrifft, dann sollte man mit einer Raka'a das Gebet sozusagen zu Ende bringen. Barakallahu fikum, es gibt ein Witr-Gebet. Witr-Gebet. Was bedeutet Witr? Ungerade Zahl. Ungerade Zahl. Und das ist dieses Gebet, das Gebet, was eine Person von uns betet, bevor man schläft oder bevor die Dämmerung eingetroffen ist. Und das sollte ungerade Zahl sein. Entweder eine Raka, drei Raka, fünf, sieben, neun, elf, maximal elf. Das wird auch, dass man in der Nacht betet, maximal ist 11. Die Sunna ist 11, nicht mehr. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat nicht mehr als 11 gebetet. Man könnte zum Beispiel 4 Raka'a beten, 2, 2 und dann 3. Das sind 7. Aber am Ende des Gebetes immer sollst du das ungerade Zahl haben. Und wenn du das schon gebetet hast, dann kannst du nicht nochmal ein Witr beten. Ungerade Zahl nochmal. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, macht Witr 5 Raka'a. Oder 7, oder 9, oder 11. Oder 11. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, und wer will auch, kann 3 Raka'a als Witr beten. Und der sagte auch, salawatullahi wa salamuhu alayhi, und wer will, dann betet man eine Raka'a Witr-Gebet. Das heißt, du kannst eine beten, 3 beten, 5 beten, 7, 9 und maximal 11. Und wenn man drei betet zusammen, der Prophet Muhammad s.a.w. hat 3 Raka'a Witr gebetet und er hat s.a.w. die 3 zusammen gebetet. In der letzten Raka'a saß er s.a.w. Das wird dazwischen saß er nicht. Er hat das nicht wie Maghrib-Gebet gemacht. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. und Al-Hakim und Nasai und Al-Bayhaqi und Imam Ahmed haben überliefert, der Prophet Muhammad pflegte Wuttergebet zu beten, 3 Rak'a, er saß nur in der letzten Rak'a davon. Das ist ein Beweis, klarer Beweis, subhanallah. Und die 5 haben überliefert, das bedeutet Bukhari, Muslim und so weiter, die haben überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Nacht und am Tag paarisch gebetet hat, 2 Rak'a, 2 Rak'a. Hier auch sollte man das Gleiche sagen. Das heißt, man kann 2, 2 machen bei Freiwilligen und man kann auch 4 machen. Gibt es dafür Beweis, dass man 4 macht? Natürlich. Wir haben das schon erwähnt. Das ist bei Barakallahu Fikum, als wir gesprochen haben über die 4 Rak'a vor dem Mittaggebet. Vor dem Mittagweg die 4 freiwilligen Gebete. 4 Rak'a vor dem Mittaggebet, ohne dazwischen Salam zu geben, die Tore des Himmels werden geöffnet für diese 4 Gebete. Deshalb man kann sagen, du kannst 2, 2 beten und du kannst auch 4 beten, wenn du willst. Aber manche Gelehrten haben gesagt, 2, 2. Aber Abu Hanifa, Rahim Allah, sagte, 2, 2 oder 4, 4, wie man will. Und das ist richtig. Allah Ta'ala ala wa a'lam. Al-Hadith al-Akhir li hadha al-Yawm. الثاني والأربعين بعد 300. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يحتمل أنه أريد بالليل جوفه لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جوف الليل أفضل الصلاة ويقوله كذلك صلوات الله وسلامه عليه أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وكذلك من حديث أبي داود عند أبي داود قلت يا رسول الله حديث عمرو بن عبسة رضوان الله عليه قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئ فإن الصلاة فيه مشهودة مكتوبة والمراد من جوفه الآخر هو الثلث الآخر كما وردت به الأحاديث ولكن صلاة الليل عموما صلاة الليل وتبدأ من بعد صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء إلى صلاة إلى دخول وقت الفجر هذا الوقت هو كل الليل يصلي الإنسان في قيام الليل فإن صلى في أوله جاز وإن صلى في وسطه جاز وأفضله في آخره لقوله صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر الصلاة فيه مشهودة من الملائكة مكتوبة أجرها عظيم بارك الله فيكم das letzte Hadith für heute 342 Abu Huraira رضوان الله عليه sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte das beste Gebet nach dem Pflichtgebet ist das Gebet in der Nacht oder Nachtsgebet das hat Muslim überliefert. Das wird nicht Isha-Gebet, sondern in der Nacht, nach Isha. Es gibt dafür andere Überlieferungen, und zwar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, fi jawfil layl. Das bedeutet sozusagen in der Mitte von der Nacht, sozusagen. Oder in jawfil layl al-akhir. Das wird in der letzten Drittel der Nacht. In der letzten Drittel der Nacht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat hier erklärt, der sagte, wenn der wurde gefragt, Amr ibn Absa fragte ihn, wann ist Allah subhanahu wa ta'ala am nächsten zu seinem Diener? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der letzten Drittel der Nacht. Und wenn du in dieser Zeit Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen kannst, dann tu das und sei von den Leuten, die in dieser Zeit Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Und auch bei Abu Dawud von Amr ibn Absa, er sagte, ich sagte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wann wird in der Nacht am meisten erhört? Also Allah subhanahu wa ta'ala, wann erhört er das Bittgebet in der Nacht? Der Prophet sagte, Jawful Layl al-Akhir, das bedeutet die letzte Drittel der Nacht. Weil in dieser Zeit bete, weil in dieser Zeit dieses Gebet wird von Engeln bezeugt und es wird geschrieben, dass man in dieser Zeit aufgestanden ist und da hat man gebetet. Salatul Layl, das bedeutet, das freiwillige Nachtgebet fängt an nach dem Isha-Gebet. Jetzt in ein paar Minuten beten wir Isha. Nach dem Isha fängt Salatul Layl. Bis morgen Dämmerung. In dieser Zeit kannst du nachts Gebet beten, aber die beste Zeit ist in der letzten Drittel. Die beste Zeit ist in der letzten Drittel der Nacht. Barakallahu fik. Man sollte versuchen, in dieser Zeit zu beten, weil das ist mit großem Ajr. Wenn man sagt, nein, ich werde verschlafen, vielleicht schaffe ich nicht. Okay, bevor du schläfst, dann kannst du auch etwas beten. Du kannst 2 Raka beten und dann 1 Raka oder 3 Raka oder 5 Raka. Du kannst auch Witr beten. Oder du kannst so machen. Du kannst jetzt zum Beispiel nach dem Gebet 2 Raka beten, Sunna, und dann schläfst du und stehst du auf, betest du vor Frühgebet. Auch wenn du 5 Minuten vor Dämmerung aufstehst und du betest 3 Raka, dann ist das Nachtsgebet für dich. Wenn du nicht schaffst, dann kannst du auch das machen, bevor du schläfst. Du kannst das teilen. Jetzt 2 Raka schlafen, dann aufstehen, 2 Raka oder 4 Raka beten und dann Witrgebet, wie du willst. Das nächste Mal, inshallah, reden wir über Al-Witr, bi-Ibni Ta'ala. Über Al-Witr-Gebet. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sima kathira. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich was Schlechtes oder Falsches gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sima kathira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wenn die Schwestern und die Brüder im Internet Fragen haben, dann können Sie das an die Admin schicken. Vielleicht in 20 Minuten mache ich ein paar Fragen. بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. قوموا بطهر وحدي.